Abschnitt 18 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hacklander. Weihnachtsmärchen, Teil 3. Nachdem Gustav dem Holzschnitzer dies versprochen, nahm dieser ein neues Stück Holz und während er begann, einen Löffel daraus zu schneiden, erzählte er dem Jäger wie folgt. »Ihr werdet recht wohl wissen, dass außer uns Menschen noch eine große Menge anderer Geschöpfe auf und unter der Erde leben, die wie wir aussehen, und die, obgleich sie kleinere und teilweise auch elendere Gliedmaßen haben, doch geistiger viel mächtiger sind und manches tun und treiben, das auch die Menschen gern nachmachen möchten, was ihnen aber mit ihrem plumpen Körper nicht gelingt. Zu diesen Wesen gehören nun, um von unten anzufangen, die Alraunen. Ein böses, garstiges Volk«, setzte er mit leiser Stimme hinzu, indem er sich besorglich umsah. »Frecher, gemeiner Pöbel ist das, welche den Menschen und Tieren, wo sie nur können, Schaden zufügen. Diese Alraunen heißen auch Wurzelmänner, denn sie sehen aus wie ein schwarzer Rettich, der unten gespalten ist, und haben grünes Haar, das ihnen wie Kraut oben hinauswächst. Nach ihnen kommen die Kobolde, kleine, krumme und bucklige Kerls, mit denen aber schon besser auszukommen ist, denn obgleich auch diese boshaft und schlecht sind, so kommt es doch zuweilen vor, dass sie zu irgendeinem Menschen Neigung fassen und ihm von Zeit zu Zeit helfen. Auf diese folgen die Zwerge, ein recht gutes, braves Volk, das aber sehr mutwillig ist und deshalb Menschen und Vieh zuweilen aus bloßem Übermute plagt. Die beste, edelste und schönste Klasse von diesen Wesen aber sind die Elfen, die weder Mutwillen noch falsch in ihrem Herzen haben und die harmlos in der Nacht auf duftenden Kräutern und Waldblumen umherschwemen und das Menschenherz, das sie hört, durch den wunderbarsten Gesang erfreuen und erquicken. Von den Zwergen und Kobolden halten sie sich entfernt, ohne sich zu fürchten, denn wenn die Letzteren ihnen auch an Kraft überlegen sind, so sind dagegen die Zauberkünste der Elfen weit mächtiger und gewaltiger. Trotzdem aber die Elfen viel schöner und besser als die Menschen sind, so kommt es doch häufig vor, dass ein Elfenkind einen Menschen lieb gewinnt und ihm in heiteren Sommernächten erscheint, um freundlich mit ihm zu kosen und zu scherzen. Doch dauert solch ein Spiel nicht lange, denn entweder verlässt der Mensch treulos die arme Elfe, oder sie muss ihn verlassen, um sich der grausamen Strafe zu unterwerfen, die über sie verhängt wird, weil sie einen Sterblichen liebte. Alsdann wird sie nämlich auf 100 Jahre in einen Baum verwandelt und muss aus diesem ihrem Kerker zusehen, wie ihre Schwestern lustig um sie herumtanzen. Und wenn diese bei rauem, stürmischem Wetter in ihre Kristallpaläste schlüpfen, muss sie droben bleiben und Wind und Eis spielen grausam mit ihren zarten Gliedern, die doch nur für warme Sommerluft und Mondschein gemacht sind. Auf den unwegsamsten Felsen und Pfaden oder in tiefen Abgründen steht dieser Baum, und ringsherum hat alles einen Zauber angenommen, so dass der Mensch, der von ungefähr in diese Gegend kommt, ihn doch nur in höchst seltenen Fällen entdeckt, weil er wie im Kreise um ihn herumgeführt wird. Obendrein sieht der Elfenbaum wie eine gewöhnliche Tanne aus, und so kann man 100-mal vorbeigehen, ohne ihn zu bemerken. Wer aber dagegen das Glück hat, durch Zufall einen solchen Baum zu erlangen, der könnte sich auch sein Leben lang glücklich preisen. Denn seht, Herr Jäger, ich muss mich hier abplagen, um aus meinem Holze die Sachen herauszuschnitzen. Aber wenn man das Holz des Elfenbaumes hat, braucht man nur ungefähr einen Wunsch auszusprechen, was unter dem Messer hervorkommen soll. Sei es ein Tier oder Mensch, oder was es immer will, so ist es im nächsten Augenblicke fertig und von der wunderbarsten Arbeit. Und was noch mehr ist, setzte er mit leiserer Stimme hinzu, die Figuren aus diesem Holze werden in der Christnacht, sobald ein böser Zauber, der über ihnen ruht, vernichtet ist, lebendig. Und wer es versteht, dem geben sie auf alle möglichen Fragen die richtige Antwort. Zum Beispiel, sie zeigen an, wo Gold in der Erde ist oder wo ein Schatz vergraben liegt und dergleichen mehr. Der junge Jäger hatte dieser Erzählung aufmerksam zugehört und man kann sich leicht denken, dass ihm plötzlich die schöne weiße Dame sowie der Herr Nussknacker und die ganze kleine Gesellschaft ins Gedächtnis kam. Und es schien ihm gar nicht unmöglich, dass sie aus dem Holze des Elfenbaums gemacht seien, den irgendeiner aufgefunden, ohne es zu wissen. Eine Zeit lang bedachte er sich, ob er dem alten Holzschnitzer seine höchst merkwürdige Sache mitteilen sollte. Doch da ihm dieser so viel Zutrauen bewiesen und ihm von dem Elfenbaum erzählt, was er gewusst, so hielt er es für seine Schuldigkeit, ihm auch seinerseits das mitzuteilen, was er in der Christnacht erlebt. Wer aber beschreibt das Erstaunen des alten Mannes, als ihm Gustav die ganze Begebenheit erzählt, wie er den bösen Zauberer getötet und wie die ganze Gesellschaft in die Welt hinausgezogen sei? Wie er darauf mitgegangen wäre und geholfen hätte, den Fuchs zu verjagen, in dessen Höhle alsdann die ganze Gesellschaft eingezogen sei? Kurz, er erzählte ihm alles aufs Genaueste, sprach am Ende die Vermutung aus, dass die schöne kleine Dame im weißen Seidenkleid wahrscheinlich ruhig unter der Erde schlafe und vielleicht noch zu erlösen sei. Als er geendigt, sprang der alte Mann in die Höhe, jauchzte vor Freude laut auf, umarmte den jungen Jäger und versicherte ihm einmal über das andere, er sei ein wahres Glückskind und müsse mindestens noch regierender Herr des Landes werden. Nachdem ihr Sohn seiner Freude eine Zeit lang fortgefahren hatte, setzte er sich wieder ruhig neben Gustav hin, legte plötzlich seinen Kopf auf die Hand und sagte, ernster werdend, »O weh! O weh! Da habe ich, alter Esel, nicht bedacht, dass es wohl für immer unmöglich sein wird, die kleine junge Dame aus der Erde hervorzuholen und zu entzaubern, denn dazu bedürfen wir eines anderen Elfenbaumes, den wir beide aber wahrscheinlich nie finden werden.« Wie ein Donnerschlag traf dies Wort den armen Jäger, der schon im Geiste gesehen, wie die kleine Prinzessin aus der Erde hervorkam, wie sie immer größer und größer wurde, und ohne zu wissen, wer ihm das gesagt, hatte er sie in den Arm genommen und auf den schönen roten Mund geküsst. Versteht sich, alles in Gedanken. Ach, jetzt waren alle seine Träume dahin, und er hörte nur mit halbem Ohr, dass ihm der alte Mann erzählte, es seien eine Menge Tannenzapfen des Elfenbaums nötig, der auf der Stelle, wo die kleine Dame in der Erde läge, gepflanzt werden müsse. Schon in der ersten Mitternacht, fuhr er fort, treibt der Tannenzapfen ein ganz kleines Bäumchen in die Höhe, das aber von da an nicht größer wird, sondern nun beginnen die Wurzeln hinab in die Erde zu wachsen, immer tiefer hinab und dehnen sich gewaltig nach allen Seiten hinaus. Darauf würden sie das Lager umflechten, auf welchem die kleine Dame ruht, und der Baum würde die ganze Kraft, die er nötig hat, um hoch in die Wolken hineinzuwachsen, jetzt dagegen auf die Prinzessin ausströmen, die davon lebendig würde, und immer schöner und herrlicher, bis sie in der Größe wie die Menschen in außerordentlicher Schönheit erblühend aus dem Berge hervorgehen könnte. Gewiss, setzte der alte Mann hinzu, würdest du darauf der glücklichste der Menschen, denn die Jungfrau würde mit der Schönheit der Elfen auch deren Treue sowie die Erfahrenheit in allen möglichen geheimnisvollen Dingen vereinigen. Der Ring, den sie dir gegeben und den du so treu bewahrt, hat sie allein geschützt, dass sie nicht ebenso wie der Regent Nussknacker und die anderen Figuren ihr Leben wieder verlor. Und eben dieser Ring wird sie für ihr ganzes Leben an dich ketten. Unterdessen war die Sonne untergegangen und es begann allmählich Nacht zu werden, weshalb der Jäger aufstand, dem alten Manne traurig eine gute Nacht bot, indem er sagte, die Pflegeeltern erwarteten ihn zu Hause und seien unruhig, wenn er so spät aus dem Walde zurückkäme. Darauf verabredeten beide, dass sie nach 3 Tagen um dieselbe Stunde wieder auf dem Platz zusammentreffen wollten, um sich zu besprechen, wie und durch wessen Hilfe es wohl möglich sei, den Elfenbaum aufzufinden. Der alte Mann hatte mehr Mut als Gustav und versuchte, ihm Hoffnung einzusprechen. Doch dieser schüttelte traurig den Kopf und sagte, indem er fortging, »Ach, ich werde wohl Zeit meines Lebens betrübt in den Wäldern umherstreifen müssen und werde wohl nimmermehr die schöne kleine Dame wiedersehen, die ich so herzlich und innig liebe.« Jetzt trennten sie sich, und der Jäger, der nicht bedacht hatte, dass er sehr weit von Haus entfernt sei, sah nun ein, dass er einen weiten Weg bis dahin zu machen habe und dass es sehr spät werden würde. Es war das erste Mal, dass er sich so in der Nacht allein in den Wäldern befand, und wenn er auch vor Räubern und dergleichen keine Angst hatte, so kam er dagegen auf seinem Wege in ein kleines, tiefes Tal, von dem die Leute behaupteten, dass es dort gar nicht geheuer sei. Es hieß, die Zwerge halten dort ihre Zusammenkünfte, und wer ihnen von den Menschen in so nächtlicher Stunde begegnete, dem würde übel von ihnen mitgespielt. An diese Erzählung dachte der Jäger, während er so durch den Wald dahinschritt. Doch nahm er sein Gewehr fester in den Arm, dachte an die kleine junge Dame und fürchtete sich nicht. Als er schon ein gutes Stück Weges zurückgelegt hatte, begann der Mond langsam vor ihm aufzusteigen und glitzerte ihm so recht freundlich durch die grünen Zweige ins Gesicht. Auch er musste in die helle Scheibe hineinschauen, er mochte wollen oder nicht. So kam er allmählich in die Gegend jenes Tals, wo die Zwerge hausen sollten, und bald sah er es dunkel vor sich liegen. Ohne Furcht stieg er rüstig hinab und war schon fast ganz hindurchgeschritten, als er neben sich auf der Höhe der Talwand die Schläge einer Axt zu vernehmen glaubte. Unwillkürlich hemmte der Jäger seinen Schritt und dachte bei sich, »Ei, wer wird hier in so später Nacht noch Holz schlagen?« und plötzlich kam ihm der Gedanke, es möchten wohl Diebe sein, die die Stille der Nacht benutzten, um den Wald und seinen Pflegevater zu bestehlen. Augenblicklich wandte er sich nach der Gegend hin, wo der Schal herkam, und begann die Talwände hinaufzuklettern. Doch wenn er auch anfänglich geglaubt hatte, hier müssten die Holzfrevler sein, so hörte er, als er oben angekommen war, den Klang der Axt wieder weiter entfernt. Ohne sich zu bedenken, folgte er abermals dem Geräusch, und nachdem er eine geraume Zeit bergauf und abgeklettert war, hörte er, dass er dem Tone viel näher gekommen sei. Doch als er glaubte, er könne jetzt nur noch einige Schritte von ihm entfernt sein, hörte er plötzlich auf, und dagegen fing ein höchst sonderbares Geschrei an, das mit dem heftigen Weinen eines Kindes viel Ähnlichkeit hatte. Rasch eilte der Jäger diesen neuen Tönen nach, trat jetzt auf einen kleinen freien Platz und blieb über das, was er hier sah, vor Erstaunen wie angefesselt stehen. Auf der Mitte dieses Platzes nämlich war der Stumpf einer mittelgroßen Tanne zu sehen, deren Stamm und Krone abgehauen auf der Erde lag. Neben dem Stumpf aber befand sich ein kaum 2 Fuß hoher Zwerg, der eine kleine Axt in seinen Händen trug, womit er, wie es schien, die Tanne abgehauen hatte. Anfänglich befremdete es den Jäger nicht wenig, als er sah, dass der Zwerg unter dem eben beschriebenen Geschrei wie toll und unsinnig um den Stumpf herumsprang. Doch als er einige Schritte näher trat, bemerkte er zu seinem Erstaunen, dass der Bart des Zwerges, der fast so lang wie die ganze Figur war, festgeklemmt in dem Holze saß. Umsonst hatte der kleine Mann ihn mit beiden Händen erfasst und versuchte es, ihn herauszureißen. Und so oft er eine solch vergebliche Anstrengung machte, schrie er laut auf und machte die seltsamsten Luftsprünge. Nachdem der Jäger einige Augenblicke dem kleinen Manne zugesehen, näherte er sich und fragte ihn teilnehmend, wie er in diesen Zustand gekommen sei. Der Zwerg betrachtete ihn einen Augenblick mit seinen kleinen roten Augen, stieß darauf eine Menge Verwünschungen aus und sagte dem Jäger, er solle nicht so dumm fragen, sondern ihn augenblicklich erlösen. Trotzdem ihm der Kleine eine so unartige Antwort gab, war Gustav in seiner Gutmütigkeit doch bereit, ihm zu helfen und hob zu diesem Zweck einen großen Keil von der Erde, mit dem der Zwerg wahrscheinlich versucht hatte, den Baum zu spalten. Kaum hatte der Jäger den Keil vom Boden aufgehoben, so schrie ihn der Zwerg schon wieder zornig an und sagte, »Willst du nicht etwas schneller machen, du fauler, dummer Kerl? Ihr Menschenvolk seid doch zu gar nichts zu gebrauchen. Mach fort, oder ich will dir helfen.« Bei diesen letzten Worten hob der Zwerg eines seiner kleinen Beine auf und trat damit in höchster Wut nach dem Jäger. Dieser, dem die erste unartige Antwort des Zwerges lächerlich vorgekommen war, erzürnte sich jetzt über die Frechheit des kleinen Dings und sagte ihm, »Höre, kleiner Wicht, wenn es auch bei euch Mode ist, Gefälligkeiten in solchen Worten zu verlangen, so ist dagegen dies Verfahren bei uns nicht anwendbar. Und wenn du nicht augenblicklich höflicher und artiger wirst, so hätte ich große Lust, dich stecken zu lassen.« Jetzt geriet der Zwerg in eine unbeschreibliche Wut. Seine Augen funkelten ihm ordentlich im Kopfe und er stieß über den Jäger und über die Menschen die erschrecklichsten Verwünschungen aus. Und am Ende nahm er sogar seine Axt und warf sie mit solcher Kraft nach dem Kopfe des jungen Mannes, dass, wenn dieser nicht ausgewichen wäre, sie ihm sicher den Kopf zerschmettert hätte. So aber fuhr sie in einen dicken Eichbaum tief hinein, dass der Schaft der Axt noch eine Zeit lang zitterte. »Ah«, dachte der Jäger, »kommst du mir so, so begegne ich dir nicht anders.« Und darauf zog er seinen langen, breiten Hirschfänger heraus, auf dessen Klinge er, wie jeder fromme Weidmann, ein großes Kreuz eingegraben hatte, und begann einen gewissen, unaussprechlichen Teil des Zwerges aus Leibeskräften zu bearbeiten. Anfänglich schien bei dieser eindringlichen Behandlungsweise sich die Wut des Zwerges von Sekunde zu Sekunde zu vermehren. Wie ein Fisch im Wasser schnellte er an seinem langen Bart in die Höhe und wand sich hin und her, um den gewichtigen Schlägen zu entgehen. Doch er mochte sich drehen, wie er wollte, so wusste der Jäger doch den rechten Augenblick und die rechte Lage abzupassen, und es ging kein einziger Streich verloren, worauf der kleine Kerl nach und nach ruhiger wurde. Aus dem Schimpfen verfiel er ins Weinen, und es dauerte nicht lange, sobald er aufs Kläglichste der Jäger möge aufhören und ihn erlösen. Gustav, der sehr gutmütig war, hielt auch folglich in seiner Arbeit inne und war schon im Begriff, den Keil anzusetzen, um den Baum auseinanderzutreiben, als ihm plötzlich der Gedanke kam. Wie, wenn du dem Zwerg zur Bedingung machtest, dass er dir, weil du ihn erlöst, anzeigen müsse, wo ein Elfenbaum zu finden sei. Gedacht, getan. Er nahm den Keil in die Hand und eröffnete dem Zwerge sein Begehren. Doch dieser wollte anfänglich nichts von einem solchen Baume wissen und entgegnete mürrisch, er könne ihm damit nicht dienen. »Gut«, sagte darauf der Jäger, »wenn du mir nicht freiwillig sagst, wo ich einen solchen Baum finden kann, so will ich dich schon dazu zwingen.« Und er legte den Keil wieder auf den Boden hin und griff abermals zu seinem Hirschfänger. »Lass nur stecken, lass nur stecken«, rief der Kobold in großer Angst, als er diese Bewegung sah. »Lass nur stecken, das hier ist ja eben ein Elfenbaum, der mich bei meinem schönen Barte festhält.« Mit welcher Freude hierauf der Jäger seinen Hirschfänger wieder fahren ließ und den Keil ergriff, um dem Zwerg zu helfen, kann man sich leicht denken. Sah er sich doch so auf einmal der Erfüllung seines heißesten Wunsches nahe gekommen und war nun imstande, die junge schöne Dame zu beleben und zu erlösen. Eilig riss er die Axt aus dem Eichbaum heraus, und mit wenig Schlägen hatte er den Keil so weit in den Tannenstumpf hineingetrieben, dass der Zwerg seinen Bart hinausziehen konnte. Der Kobold fühlte aber nicht so bald seine Freiheit, als er mit einem gewaltigen Fluch in das Dickicht hineinsprang und augenblicklich zwischen den Bäumen verschwand. Gustav ließ ihn ruhig seiner Wege ziehen, hieb sich aber mit der Axt des Zwerges ein gutes Stück von dem Elfenbaum herunter und füllte seine Jagdtasche mit den schönsten Tannenzapfen an, die auf der Krone des umgehauenen Baumes zu finden waren. Darauf nahm er sein Gewehr auf die Schulter und begab sich eilig nach Hause. Seine Pflegeeltern waren nicht wenig in Angst um ihn gewesen, doch erzählte er ihnen, er habe sich im Walde verirrt, und als sie ihn so wohlbehalten zurückkommen sahen, legten sie sich auf ihr Lager und schliefen ein. Gustav aber nahm die kleinen Dachshunde mit sich, die damals den Regenten Nussknacker und die Zinnsoldaten aus dem Fuchsbauer hervorgeholt hatten, und eilte mit ihnen hinaus auf die Heide, indem er durch ihre Hilfe den Platz wieder zu finden hoffte, wo tief in der Erde die kleine schöne Dame schlief. Doch würde er ohne das Stück von dem Elfenbaum schwerlich seinen Zweck erreicht haben, denn die Hunde streiften kreuz und quer auf dem Felde herum, wogegen Gustav fühlte, dass er wie von unsichtbarer Macht auf eine Stelle hingeführt wurde, wo es ihm alsbald klar wurde, dass dies der Ort sei, den er lange vergeblich gesucht. Es mochte mitten in der Nacht sein, als er aus seiner Jagdtasche einen der Tannenzapfen hervorzog und ihn in den Boden steckte. Noch zweifelte er an dem Gelingen seines Vorhabens, doch wer beschreibt sein Erstaunen, als vor ihm plötzlich ein kleiner Tannenbaum hervorstieg, der, obgleich er nur wenige Zoll hoch, doch gerade so ausgewachsen war, als sei er schon mehrere Jahre alt. Gustav wusste sich vor Freude nicht zu fassen, als er auf diese Art sah, dass die Rettung der schönen kleinen Dame nahe sei. Nach 3 Tagen machte er sich verabredetermaßen auf den Weg, um den Holzschnitzer anzutreffen. Vorher aber suchte er im Walde umher, ob er den Platz nicht wiederfinden könne, wo der Elfenbaum stehe, aus dem er gestern den Zwerg erlöst, um dort noch mehr von dem wunderbaren Holze mitzunehmen. Doch wenn er auch den Platz wiederfand, so entdeckte er dort, wo der Holzstumpf gestanden, nichts als einen kleinen schmutzigen Sumpf, aus dem Kröten und anderes Ungeziefer die Köpfe in die Höhe streckten und ihm entgegenschrien. Eilig wandte er sich hinweg und ging an die Lichtung des Waldes, wo er, wie vor 3 Tagen, mit dem alten Manne wieder zusammentraf, der ihm mit trauriger Miene erzählte, trotz aller seiner Bemühungen wisse er noch gar nicht, wie man einen Elfenbaum auffinden könne. Dagegen aber, fuhr er fort, sei er in der Stadt im Hause des Kaufmanns gewesen und habe dort unter alten Spielsachen, die er gekauft, einen Nussknacker erhalten, der wahrscheinlich derselbe sei, der in jener Christnacht lebendig geworden. Er zog ihn hervor, und Gustav erkannte ihn augenblicklich wieder. Doch wie hatte sich der edle Regent seit der Zeit verändert? Seine roten Hosen waren schwarz geworden, seine Sporen abgebrochen und der Säbel fehlte gänzlich. Auch sein Maul, das freilich noch ebenso groß war wie damals, hatte seinen Schmuck, die langen spitzen Zähne, verloren, und als ihm Gustav hinten den langen Zopf untersuchte, fand sich, dass die Kinnladen feststanden und gar nicht mehr zu schließen waren. Gustav wartete absichtlich eine Weile, ehe er dem alten Manne erzählte, was ihm in den letzten 3 Tagen begegnet. Da hätte man aber die Freude des Holzschneiders sehen sollen. Er sprang auf, fiel dem jungen Jäger um den Hals, und als dieser nun gar das Stück von dem Elfenbaum hervorzog, nahm es der alte Mann hastig, steckte es ein und versprach später einmal, wenn es nötig sei, die schönsten Spielsachen daraus zu verfertigen. Nun beratschlagten die beiden, was noch weiter zu tun sei, und der Holzschneider sagte dem Jäger, er müsse jetzt den kleinen Baum, der aus dem Tannenzapfen hervorgekommen sei, ruhig wachsen lassen, bis er nach einer bestimmten Zeit plötzlich anfange, in die Höhe zu wachsen. Dann wird er sich in der 3. Nacht unter seinen Wurzeln öffnen und der entzauberten Prinzessin den Ausgang gewähren. Wenn dies geschehen wird, werde ich zurückkehren, wo ich auch sein mag, denn der kleinste Splitter vom Baum eines Elfenholzes, den ich noch übrig habe, wird mir diese Stunde genau anzeigen.« Nach dieser Verabredung reichten sie sich ihre Hände, nahmen herzlich Abschied voneinander und der eine ging hierhin, der andere dorthin. Um eben diese Zeit sprach der Pflegevater des jungen Jägers oftmals mit seiner Schwester darüber, dass es jetzt wohl Zeit sei, sich nach einer Frau für Gustav umzusehen. Doch wollte er gern eine für ihn suchen, die alle möglichen guten Eigenschaften in sich vereinigte. Sie sollte schön und brav sein. Nebenbei, meinte der Förster, könne es auch nicht schaden, wenn sie mit ziemlichem Gelde versehen sei. Aber er hatte bisher immer vergeblich nach einer solchen gesucht, denn wenn er sich auch zuweilen im Stillen bei seinen Nachbarn umgesehen, so fand er wohl hie und da ein Mädchen, das ihm zu seinem Zwecke zu passen schien. Doch wenn er als Freiwerber für seinen Pflegesohn auftrat, so entgegnete man ihm meistens: »Ja, lieber Herr Förster, wir würden wohl nichts dagegen haben, wenn der junge Jäger wirklich euer Sohn wäre. Aber so möchten wir doch unser Kind nicht gern jemanden zur Frau geben, der so ganz ohne Familie und Namen ist.« Das verdroß nun den alten Mann nicht wenig, und wenn er nach Haus kam, erzählte er es dann seiner Schwester und Gustav. Letzterer konnte sich nie enthalten, darüber zu lächeln, und pflegte dann gewöhnlich zu sagen: »Ach, lieber Vater, macht euch meinethalben keine Mühe, ich werde schon finden, was mir Gott beschert hat.« Bei diesen Worten blickte er verstohlen durch das Fenster nach der Heide, wo auf dem Fuchsbau der kleine Tannenbaum stand, der aber noch immer nicht in die Höhe wachsen wollte. Schon waren, seit er den alten Holzschnitzer verlassen, einige Monate vergangen und die Blätter der Bäume begannen gelb zu werden und abzufallen. Auch fingen schon morgen und abends an, dichte Nebel den Wald einzuhüllen, und die Jagd beschäftigte die Jäger den ganzen Tag im Walde. Doch wenn auch Gustav mit sinkender Nacht noch so ermüdet nach Hause kam, so unterließ er dennoch nicht, auf die Heide zu gehen und sich nach seinem lieben Tannenbäumchen umzusehen. So ging der November vorüber. Es wurde Dezember, und die Zeit kam heran, wo die Leute aus der Stadt täglich nach dem Försterhause schickten und sich Tannenbäume holen ließen, um sie für den Weihnachtsabend aufzuputzen. Ach, der junge Jäger, dem das Bild der schönen Dame im weißen Seidenkleid mehr als je im Herzen lebendig wurde, hoffte auch auf eine Bescherung unter dem Tannenbaum. Er ging jetzt des Tages mehrmals hinaus auf die Heide. Und wer beschreibt sein Entzücken und seine Freude, als er nun endlich 3 Tage vor Weihnachten sah, dass das Bäumchen wenigstens einen Schuh gewachsen war? Jetzt verging fast keine Stunde des Tages, wo er nicht zu ihm hineilte, um mit der größten Freude zuzusehen, wie fast sichtbar Zweige und Nadeln größer und größer wurden. So kam der heilige Weihnachtsabend heran, und als es anfing, dunkel zu werden, sagte der alte Jäger schmunzelnd zu seinem Pflegesohn: Er möchte doch ein wenig hinaus in den Wald gehen, um sich nach diesen und jenen umzuschauen. Gustav, der wohl wusste, dass ihm der gute Förster, wie immer, auch dieses Jahr eine kleine Weihnachtsfreude machen würde, dachte lächelnd bei sich: Nun, so Gott der Herr will, werde auch ich euch heute Abend eine Bescherung zuführen, die euch nicht missfallen wird. Und das Herz voll Erwartung, voll Seligkeit und Liebe eilte er hinaus auf die Heide. Der alte Förster ging jetzt mit seiner Schwester in das Gastzimmer, wo die großen geschnitzten Tische und Stühle standen und die Wände mit gewaltigen Hirschgeweihen verziert waren. Dort stand ein großer Tannenbaum mit vielen Lichtchen besteckt, und oben an der Spitze hingen 2 große goldene Fahnen, die ganz geheimnisvoll rauschten. Unter dem Baume legte die Schwester des Försters einen schönen neuen Jagdanzug hin und ein prachtvolles, reich mit Silber eingelegtes Gewehr. Draußen heulte der Nordwind durch den Wald und die Zweige der Bäume sowie die Waldbächlein rauschten und murmelten in seltsamen Weisen dazwischen. Da legte plötzlich der Förster seine Hand an das Ohr, denn es war ihm, als vernehme er in der Ferne das Rollen eines Wagens. »Höre«, sagte er zu seiner Schwester, »vernimmst du nichts? Es ist mir doch gerade, als käme noch so spät ein Wagen den breiten Waldweg heraufgefahren.« Jetzt eilte die Schwester ans Fenster. Das Rollen und Rasseln kam immer näher, und sie rief auf einmal verwundert aus: »Du hast recht. Sieh, dort biegt eben ein Wagen aus dem Walde heraus und fährt gerade auf unser Haus zu. Jetzt hält er schon vor der Türe. Was mag das sein?« Da wurde die Tür des Zimmers hastig geöffnet, und Gustav trat herein und führte an der Hand eine wunderschöne Dame, die hatte ein weißes, seidenes Kleid an, das war mit Spitzen besetzt, und auf dem Kopfe trug sie einen Myrtenkranz mit einem langen, wallenden Schleier. »Seht, Vater«, rief der junge Jäger freudig aus, »das ist meine liebe Braut, die ihr hoffentlich mit Freuden aufnehmen werdet.« Ach, die junge Dame war so schön und lieblich anzusehen, Der alte Förster und seine Schwester nahmen sie bei der Hand und wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Und als darauf die junge Dame zu ihnen sprach, dass es klang wie lauter Silberglöcklein, »Ja, wenn ihr mich aufnehmen wollt, bleibe ich bei euch als eine liebe Tochter.« Da dachten sie vor Entzücken nicht mehr daran, wer sie wäre und wo sie herkäme, sondern sie weinten Freudentränen und umarmten sie aufs Herzlichste. Mitten in dieser Freude dachte Gustav an seinen Freund, den alten Holzschnitzer, und bedauerte, dass er die Stunde versäumt und sich nicht eingestellt habe. Da blickte er zufällig durchs Fenster und sah, wie plötzlich im hellen Mondlicht über einem Hügel, dem Försterhause gegenüber, ein Mann geschritten kam. Der trug einen großen Korb auf dem Rücken und begann dort oben auszupacken, als wolle er den Tieren im Walde eine Weihnachtsbescherung bereiten. Mit Erstaunen sah der junge Jäger, dass er ein kleines, niedliches Schloss dorthin stellte, dessen zierliche Fenster sich plötzlich beleuchteten. Jetzt erhob sich der Mann wieder, und als er nun mit raschen Schritten gegen das Försterhaus kam, sah Gustav zu seiner großen Freude, dass es der Holzschnitzer war. Doch wer beschreibt sein Erstaunen und seine Überraschung, als er bemerkte, dass, je weiter sich sein alter Freund von dem kleinen Schlösschen droben entfernte, dieses immer größer und größer und endlich ein stattliches Gebäude wurde. Die Fenster strahlten von tausenden von Lichtern, die innen brannten, und vor dem Schlosstor entzündeten sich große Pechfackeln, und daneben standen Soldaten mit Bärenmützen und das Gewehr im Arm. Jetzt öffnete der Holzschnitzer die Tür, und als er die schöne junge Dame erblickte, verbeugte er sich tief und umarmte darauf den jungen Jäger, indem er sagte, »Ich sehe mit Freuden, dass du den bösen Zauber gelöst hast. Ich habe das meinige getan und das Elfenholz, das du mir gegeben, aufs Beste benutzt.« Dabei zeigte er durch das Fenster nach dem schönen Schlosse. Der alte Förster wusste vor Freude nicht, was er zu all dem sagen sollte, und als nun alle den Hügel hinan zu dem neuen prächtigen Schlosse schritten, glaubte er, er träume einen süßen Traum. Hier war aber auch alles so schön und vortrefflich hergerichtet, als es nur in der Residenz des mächtigsten Königs sein kann. Der junge Jäger glaubte in den Soldaten mit den Bärenmützen, die vor ihm und seiner Gemahlin das Gewehr präsentierten, lauter alte Bekannte zu erkennen. Ja, selbst die Jäger, die droben am Schlossportal standen und die Türen aufrissen, hatten alle bekannte Gesichter. Aber als sie an die große Treppe kamen, um in die prachtvollen Gemächer zu steigen, musste der junge Jäger, der jetzt Prinz Gustav hieß, vor Freuden laut auflachen, denn hier stand der Regent Nussknacker, wie er leibte und lebte, und hatte zwei große silberne Leuchter in Händen. Er verbeugte sich tief, indem er sagte, er sei der Haushofmeister und halte sich zu Gnaden empfohlen. Sein Anzug, den die Kinder im Hause des Kaufmanns sehr verdorben hatten, war wieder, soweit es sich tun ließ, hergestellt. Doch fehlten Sporen und Säbel, und statt des Hutes hatte er eine farbige Mütze auf, an der eine große Menge von Schellchen lustig klingelten. Jetzt stiegen alle die Treppen hinauf. Droben wurde mit vieler Pracht die Vermählung gefeiert, und danach wohnten sie lange, lange Jahre zusammen in Lust und Freude und leben vielleicht noch, wenn sie nicht unterdessen gestorben sind. Ende von Abschnitt 18.